15b. 15b. Повторим лексику, связанную с торговлей. Перевалочный пункт. Der Umschlagplatz. Сиэтл – важный перевалочный пункт для товаров с Аляски. Seattle ist ein wichtiger Umschlagplatz für Güter aus Alaska. Коммерсант. Der Kaufmann. Die Kauffrau. Чем занимается Георг? Was ist Georg von Beruf? Он коммерсант в области экспорта. Er ist Außenhandelskaufmann. Товары. Die Güter. Товары перевозили на корабле. Die Güter wurden mit dem Schiff transportiert. Перевозка. Der Transport. За перевозку товаров должны будете заплатить вы. Für den Transport der Waren müssen Sie aufkommen.